Wir sprechen als Gastorgan aus dem Bauch. Weder können sie uns sehen, noch uns mehr fühlen. Wir sind hier oben schon fast zur Idee degeneriert, Mann. Dabei sind wir gemacht, um da unten zu performen. Von hier keinen Schuss zu machen. Hören Sie also gut hin, um unserer Pendelbewegung folgen zu können. Wo der Creammaster uns über den Leistenkanal zieht, da beginnt unsere Geschichte. Eine Wanderung in die Schwüle, ein Gleiten in die Dunkelheit. Anstatt wir selbst herrscht die ewige Unentschiedenheit zwischen oben und unten, zwischen Ursprung und Sackgasse. Angst. Althochdeutsch Angust. Aus Westgermanisch zum Adjektiv Angu. Das Engsein. Dieses wiederum stammt von der indogermanischen Wurzel Angu und altindisch Amhas. Bedeutet Angst, Bedrängnis. Im Gegensatz zur Furcht, die die Realität der drohenden Gefahr betont, findet das oft synonyme Wort Angst eher Verwendung, wenn die vom Anlass abgelöste, oft vage oder äußerlich grundlose innere Befindlichkeit beschrieben werden soll. Potenz, altgriechisch Dynamis, ein Möglichkeitsraum. Willkommen in der Orkis Dystopia. Sehen Sie sich um. Horchen Sie hinein. Aus dem Orchestergraben rankt Vainia, die zweiteuerste, also Königin der Gewürze. Meine hodenförmige Wurzel gibt mir den Namen Orchidee. Janet W. aus Berlin schrieb: Hi, ich würde gerne, bevor ich die Vanillepflanze kaufe, gern wissen, wie ich die Blüten bestäube. Ich las: Mit einem sehr, sehr weichen Pinsel. Brauche ich noch etwas dazu? Mit Hilfe einer Nadel durchstechen Sie das Jungfernhäutchen der Blüte. Es liegt zwischen männlichem Pollenpaket und weiblicher Blütennarbe. Anschließend drücken Sie Pollen und Narbe aufeinander. Zukunftsmusik. Thank you. Sie treten auf, sie machen Musik, auch ohne Testes. Frauen können so 2500 Orchideen täglich bestäuben. Ah, dieses gonadotropische Geprassel macht mich ganz taub. Da, dieses Knabenkraut leitet den Chor der Impotenten. Während wir wie eingeschlossen in einer Zuschauerloge hier in der Seite hängen. Oh, mir ist heiß. Wir müssen hier raus.